herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht, diesmal die Woche 20, 2014. Ja, die EU zeigt mal wieder, dass sie vom Internet keine Ahnung hat. Deswegen auch der Titel heute von der Woche 20, schwaches Gedächtnis. Ja. Tja, was sind denn die Konsequenzen von dem unglaublichen Urteil, das ergangen ist, ja, vor ein paar Tagen, über das, ja, Vergessen, über das Recht zum Vergessen werden, ja. Das ist eigentlich so skurril, ich kann es kaum ausdrücken, ja. Also der Europäische Gerichtshof hat es entschieden quasi, dass jeder Nutzer das Recht darauf hat, von Google und auch Suchmaschinen von anderen Anbietern vergessen zu werden. Ja, das heißt also im Endeffekt, man darf unliebsame Veröffentlichungen, da darf man den Link bei Google entfernen lassen. In der Tat ist es so, dass es nur darum geht, dass der Link von den Suchmaschinen entfernt wird, ja, aber der Inhalt bleibt natürlich unberührt. Meiner Meinung nach umgeht da der Europäische Gerichtshof den Vorwurf der Zensur, ja, geschickt, denn es findet ja keine Zensur statt im Prinzip. Die Inhalte im Internet werden ja nicht gelöscht, ja, oder diese Inhalte werden nicht als illegal erklärt, aber das Auffinden mit Suchmaschinen wird eben als illegal erklärt im Prinzip dann. Damit drückt man sich natürlich sehr wohl vor der Verantwortung zu entscheiden, ob denn das die Informationsfreiheit im Internet über dem steht, was vielleicht manche gerne von ihrer Person selbst im Internet lesen würden, ja. Ich meine, es gibt natürlich auf beiden Seiten Fälle, wo das mehr oder minder klar sein sollte. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel schreibe, Frau so und so ist, also ich sag jetzt mal einfach, ne, Frau Erika Mustermann ist ein Flittchen, ja. Gut. Das ist, ja, das ist natürlich nicht akzeptabel, ne? Wenn es nicht stimmt, zumindest mal, ne? Wobei, das wäre eine, das sieht man mal, ich will ein klares Beispiel geben und schon wird's unklar. Ja? Ist es illegal zu sagen, oder zu schreiben oder einen Link dazu zu finden, wenn Frau Erika Mustermann wirklich ein Flittchen ist? Ist es denn wirklich dann verboten zu sagen, das ist ein Flittchen? Ich meine, hallo, ja. Aber ich sag mir jetzt mal einfach, okay, Frau Erika Mustermann ist kein Flittchen, ja, aber jemand hat es geschrieben, dass es ein Flittchen ist, auf in seinem Blog beispielsweise, ja. So, und jetzt kommt Google und indiziert das Blog. Und wenn man jetzt sucht nach Flittchen, kommt vielleicht ein Eintrag zum Vorschein, Erika Mustermann ist ein Flittchen. So. Der Europäische Gerichtshof hat jetzt gesagt, das darf nicht sein. Wenn jetzt Frau Erika Mustermann zu Google geht und sagt, und das muss gemacht werden, das wird nicht automatisch gemacht, ja. Wenn jetzt Frau Erika Mustermann zu Google geht und sagt, ich bin kein Flittchen, ja, dieser Beitrag muss weg, ja, aus dem Google-Suchindex, dann muss Google laut diesem Urteil eben dem entsprechen und muss den Link zu diesem Artikel entfernen. Noch vollkommen unklar ist übrigens, was Google denn im Endeffekt wirklich macht, beziehungsweise machen muss. Ja, es sind viele Kleinigkeiten und die werden jetzt auch gerade bei Google beraten, wie das überhaupt geht. Denn soll man jetzt die ganze Webseite sperren, ja, oder nur den einzelnen Artikel? Und vor allem, wie kann jetzt hier bei Sachen wie muss bei Sachen vorgegangen werden, bei denen es nicht ganz so eindeutig ist? Ja, zum Beispiel, wenn jetzt jemand schreibt, dass Person XYZ, ja, keine vertrauenswürdige Person ist. Ja. Das ist nicht ganz so klar. Schließlich ist das auch eine, ja, eine Bewertung. Vor allem zum Beispiel, wie sieht das aus mit kommerziellen Sachen? Produktbewertungen. Ja, müssen die jetzt auch gelöscht werden von Google, wenn die negativ sind und die Firma sagt, hier, das kann nicht sein hier, ne? Oder gilt es nur für Privatpersonen? All diese Fragen sind eben noch nicht ganz klar beantwortet. Und scheinbar, so sind sich eigentlich die Experten einig, gilt das nicht für Personen, die im öffentlichen Interesse stehen. Warum dann das dieses Hin und Her zum Beispiel mit der Frau Gauck oder irgendwie sowas, oder? Wie war das nochmal? Ich weiß nicht mehr, wie die heißen. Ja. Es ist mir egal. Aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine, ja, die mit dem, die mit diesem Escort-Service da in Verbindung gebracht wurde. Ja. Und da, na, Wulf, um hinzunehmen, jetzt habe ich Gauck gesagt. Nein, Wulf. Ja. Und da war es ja auch klar, gut, ich meine, man darf das natürlich nicht sagen, wenn man da keine Beweise hat, dass es so ist, ja. Und selbst wenn man Beweise hat, ist es denn wirklich notwendig, da eine persönliche Verbindung zu bringen. Ja. Klar, kann man natürlich sagen, gut, die gute Frau darf natürlich sagen, nein, das möchte ich nicht haben. Ja. Aber sie steht im öffentlichen Interesse. Ja, zumindest da ist schon wieder mal ein Widerspruch zu sehen, demnach sich die Personen im öffentlichen Interesse da auch müssen mit zufrieden geben, dass sie eben trotzdem genannt werden im Internet namentlich, ja, ist nun mal so, ja. Jetzt ist hier diese Kacke, sage ich mal, passiert, ja. Und das zeigt eben davon, dass die Leute keine Ahnung haben, die sowas entscheiden vom Internet. Denn im Prinzip hat man hier ja auch nur einen Hinweis auf diesen Artikel verboten, nicht den Artikel selbst, ja, weil das wäre rechtlich meiner Meinung nach gar nicht möglich gewesen. Ja, jedenfalls nicht so einfach. Da müssen schon handfestere Gründe vorliegen. Im Prinzip macht man das, wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, du, nimm dir mal diese Zeitung, dort steht was Interessantes drin, lies mal den Artikel über Frau Erika Mustermann. Ja. Und dann wird nicht etwa die Zeitung verboten, sondern, oder der Artikel in der Zeitung verboten, sondern derjenige, der einem empfiehlt, dort mal hinzugehen, das wird verboten. Ich darf nicht sagen, guck dir mal die Zeitung an. Ja. Wenn man das aufs reale Leben übertragt. Guck dir mal den Artikel mit Erika Mustermann an. Ja, das darf ich nicht sagen. Ja. Und das ist einfach das Skurrile. Die Amerikaner haben natürlich nicht mal den Kopf geschüttelt. Ihr wisst, ich bin sehr Amerika-skeptisch in letzter Zeit. Ja. Aber hier muss ich mal klipp und klar sagen, ich kann verstehen, warum die Amerikaner den Kopf schütteln. Ja. Das ist einfach, wir machen uns lächerlich damit, natürlich. Und geben auch natürlich den Leuten Wasser auf die Mühle, die versuchen, aus Google Links zu entfernen, weil ihnen irgendetwas nicht passt, auch politisch gesehen beispielsweise in anderen Ländern. Wie soll denn jetzt die EU sich noch rechtfertigen, wenn jetzt zum Beispiel irgendwo in einem anderen Land, wo wir immer gern so schön dabei sind, zu sagen, ach die, ja, ja, oh, das muss ich ändern, ja, Freiheit für alle, ja, Meinungsfreiheit, juhu. Wie sollen wir denen noch erklären, ja, dass sie nicht hier einen Artikel sperren dürfen oder die Suche verhindern lassen dürfen. Ja? Zum Beispiel, wie wollen wir denn verhindern, dass, wie wollen wir das dann noch hier gut reden, wenn jetzt zum Beispiel China eine Suche für einen bestimmten Platz da eben sperren lässt bei Google. Ja, die EU macht dasselbe auch, zumindest bei Privatpersonen. Da kann man sagen, natürlich, ja, das eine ist ja politisch, das andere ist ja privat, aber manchmal geht es eben auch so übereinander, ja, hat man ja auch gesehen hier bei diesem Problem mit dem Escort-Service. Und also ich finde, das ist schon ein trauriger Moment für die Informationsfreiheit des Internet. Vielleicht ein guter Moment für die Leute, die eben versuchen, die Informationen im Internet, die über sie zumindest mal verbreitet werden in so Sachen wie Google zur Suchmaschinen, vielleicht ist es ein guter Tag für die. Aber man darf nicht vergessen, dass eigentlich hier bei diesem Urteil keiner der Gewinner ist. Die Informationen sind immer noch im Internet, sie dürfen nur nicht gefunden werden von den Suchmaschinen. Also ein Recht auf Vergessen, naja, sagen wir mal, nur insofern, dass man eben nicht mehr darauf hingewiesen werden darf, dass da etwas existiert im Internet. Aber das Internet, die Information im Internet ist ja immer noch vorhanden. Da ist natürlich die Frage, ob man das nicht auch schon als Zensur sehen soll, wenn eben bekannt ist, dass die meisten Leute eben nur über Suchmaschinen an weitere Informationen kommen. Jetzt verbietet man den Suchmaschinen, das zu dieser Information zu verlinken. Damit ist diese Information im Prinzip ja versteckt, ja, vor der Öffentlichkeit. Aber das ist ja auch Sinn der Sache. Also, ich möchte gar nicht mal zu 100% sagen, jetzt werdet ihr euch gleich wundern, ich möchte gar nicht mal 100% sagen, dass das nicht auch seinen positiven Aspekt hat. Ja? Einen positiven Aspekt in dem Sinne, dass eben jetzt Google schauen muss und verstehen muss, dass sie sich eben an die Gesetze im jeweiligen Land halten muss, ja? Dass sie eben nicht hingehen können und sagen, hier, wir sind ein US-Unternehmen, ja, bei uns wird das nach US-Regeln gemacht. Das wurde jetzt definitiv von der EU weggedrückt und das könnte auch vielleicht Auswirkungen haben in anderen Bereichen. Ja. Auch der Umgang mit den Daten, die Google bekommt, das könnte übrigens auch noch eine Schwierigkeit geben. Ich meine jetzt nicht vielleicht direkt mit diesem Urteil, aber das Urteil unterstützt jedenfalls diese Bewegung, die dann zum Beispiel sagt, okay, wenn Google nicht garantieren kann, dass die NSA nicht die nach deutschem Recht illegale Ausspähung von deutschen Bürgern verhindern kann, dann darf Google eben seine Dienste auch nicht mehr in Deutschland anbieten. Das wäre eigentlich die logische Konsequenz. Ob es so weit kommt, das mag ich noch stark zu bezweifeln, ja. Aber dennoch zeigt das Gericht auf, dass eben Google nicht alles machen kann und dass amerikanische Firmen nicht einfach alles machen können, was sie wollen. Ja. Aber ehrlich gesagt, das ist nur ein winzig kleiner Trost und da muss man schon sehr lange darüber nachdenken, um eben dann noch was Gutes zu finden. Die Nachteile überwiegen hier. Ja. Jetzt lässt Google eine Armee von Mitarbeitern, die löschen, eine Löscharmee loslassen auf die Informationen, die bei Google gespeichert sind. Wie das personell umgesetzt werden kann, das ist noch vollkommen offen. Eine Automatisierung ist fast nicht möglich. Wenn jetzt Google jedem Antrag zum Löschen von einem Link zu unliebsamen Daten eines Nutzers nachgeben würde, dann würde Google nicht nur selbst sein Geschäft kaputt machen, sondern auch das Suchen im Internet an sich kaputt machen. Ja. Deswegen glaube ich auch nicht, dass Google so einfach dann jede Anfrage entspricht, sondern Google wird erstmal nicht entsprechen, diese Anfrage, es sei denn, es wäre was ganz, ganz Offensichtliches, also wahrscheinlich wird die Aussage, Erika Mustermann ist ein Flitschen, ja, die würde wahrscheinlich gelöscht werden, ja, denke ich. Wenn da aber steht, Erika Mustermann ist im Verdacht, dass sie sich nebenbei noch als Flitschen, als Nutte betätigt, ja, dann ist es schon wieder was anderes. Und dann kann ich mir nicht vorstellen, dass da Google dann sagt, ja, das wird gelöscht, sondern da ist es eben nicht mehr eindeutig, weil da nicht eine Behauptung aufgestellt wird in dem Falle, ja, sondern nur vermutet wird und diese Vermutung wird geäußert. Also ihr wisst vielleicht, was ich damit meine. Nur bei ganz klaren Sachen wird Google sagen, okay, ja, wir löschen den Link. Ansonsten wird's Google wahrscheinlich bei jedem Link auf eine Gerichtsverhandlung ankommen lassen. Ja, vielleicht wird's auch dann eine Schiedsstelle geben, beziehungsweise wird Google eben das machen, was auch empfohlen wurde. Die Leute müssen das machen, was empfohlen wurde. Die Leute werden dann nämlich, sie können ja nicht direkt immer Google verklagen, das geht so einfach nicht, sondern die müssen dann hingehen zu dem Datenschutzbeauftragten und der Datenschutzbeauftragte muss dann entscheiden, ob es tatsächlich so ist, dass dieser Link gelöscht wird oder nicht. Und dann wird es eine Anordnung an Google geben von Datenschutz, eine inoffizielle von dem Datenschutzbeauftragten, dann wird Google sich dem fügen, weil dann haben sie die Verantwortung abgewälzt. Und das ist auch das Richtige, was die machen müssen. Nämlich Google kann nicht sich selbst als Zensor aufführen beziehungsweise selbst entscheiden, was denn jetzt nun gerechtfertigt gelöscht ist und was nicht. Das darf Google meiner Meinung nach gar nicht. Und deswegen muss es zum Beispiel der Datenschutzbeauftragte machen. Das ist der Ansprechpartner. Dass natürlich dann die Behörden da komplett überlastet sind und dass die das nicht lustig finden, das ist mir ehrlich gesagt vollkommen egal. Das Urteil wurde gefällt, juristisch, und es muss auch jetzt dann entsprechend die juristisch die Folgen getragen werden. Ansonsten muss man eben auf EU-Ebene Gesetzesänderungen machen, dass so ein Mumpitz nicht mehr rauskommen kann vor Gericht. Ja. Oder man steht eben dahinter und da muss man auch die bestimmt Millionenkosten, die da auflaufen werden, dann im Jahr berappen als Steuerzahler, wenn man eben das so haben möchte, und dann eben das finanzieren, so eine Stelle. Ist ja auch eine Sache von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Da müssen auch bei uns wieder in den entsprechenden Stellen beim Datenschutzbeauftragten doch einige Mitarbeiter hier eingestellt werden, um die Flut von Anträgen, die bald zu erwarten ist, dann eben abzuarbeiten. Ja, warum nicht? Ne? So ist es. Also wie auch immer, es wird noch eine Sache werden, die noch weitreichende Konsequenzen hat, nicht nur für die Informationen im Internet, sondern auch für die Arbeitsweisen von den Datenschutzbeauftragten auf jeden Fall. Und wie gesagt, das wird die einzige Möglichkeit sein, wie Google das regeln kann, dass der Datenschutzbeauftragte in dem jeweiligen Land dann eben entscheidet, beurteilt, ob dem Antrag stattzugeben ist oder nicht, ob der Link gelöscht wird oder nicht. Denn ich sehe kaum eine andere Kompetenz, außer noch die Gerichte, aber das wollen wir sicherlich nicht haben. Die Gerichte werden sich wahrscheinlich nur dann damit befassen müssen, wenn der Datenschutzbeauftragte sagt, nein, da muss nicht gelöscht werden, aber der Benutzer sagt, das ist mir egal, was der Datenschutzbeauftragte sagt, es muss doch gelöscht werden. Ich denke, das muss gelöscht werden, und dann wird es vor Gericht gehen und vorher nicht. Ansonsten, wenn jeder Fall vor Gericht gehen würde, auch wenn Google jeden einzelnen Fall verlieren würde, ja, es würde Google zwar viel Geld kosten, aber die Gerichte, ja, könnten dann den Laden zumachen. Ja, wahrscheinlich werden die dann mit den Anträgen von Benutzern, die denken, es ist wichtig, dass da im Internet nicht steht, wenn sie, was weiß ich, irgendwie einen Mist gebaut haben, ja, dann werden die Gerichte damit beschäftigt sein, statt auf vielleicht wichtigere Sachen zu schauen. Also ich möchte das nicht ganz, wie gesagt, nochmal, ich möchte es nicht ganz verteufeln, ja, aber im 21. Jahrhundert ist so eine Entscheidung einfach nicht nachzuvollziehen, ist einfach unrealistisch, und dieses unrealistische Verhalten oder dieses unrealistische Urteil, das wird noch weitreichende Konsequenzen haben. Übrigens, wenn es ein Recht auf Vergessen gibt in der EU, dann möchte ich auch bitte ein Recht haben, nicht vergessen zu werden, ja? Und dann im Umkehrschluss könnt ihr euch vielleicht dann mal richtig vorstellen, wie blödsinnig das ist. Wenn man ein Recht hat, vergessen zu werden, ja, dann muss es auch im Umkehrschluss ein Recht geben, nicht vergessen zu werden. Dann möchte ich auch bei Google beantragen können, dass alles, was über mich gefunden wird, für immer drin bleibt und niemals aus dem Index rausgenommen wird. Ja, denn was ich sage, was ich mache, das soll bitte in Stein gemeißelt werden im Internet. Das ist meine Meinung. Das soll in Stein gemeißelt werden und es soll nicht mehr verschwinden aus dem Internet. Nie mehr. Ja, nie mehr. Ja, ich sag's ganz ehrlich. Das soll noch in Generationen, soll das noch auffindbar sein. Ja, das ist übrigens auch ein Grund, warum ich zum Beispiel alles auf Dienste veröffentliche, von denen ich ausgehe, dass sie eben länger fristig zu erreichen sind. Ich könnte natürlich meinen eigenen Webserver nehmen, könnte alles da drauf klatschen, alles, ja, wunderbar, hält 100%ige Kontrolle, das würde mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ja, das Problem ist, wenn ich dann aus irgendwelchen Gründen den Webserver nicht mehr bezahlen kann, dann geht er offline, ja, und die Informationen sind zumindest mal nicht mehr auf der Stelle abrufbar. Das nützt mir überhaupt nichts, ja. Also, das kann alles Mögliche passieren, ja, warum das, man muss ja immer das Schlimmste annehmen, ja, aber es kann ja alles Mögliche passieren, warum man nicht mehr zahlen kann. Man hat zum Beispiel kein Geld, ja, es ist irgendwas und man kann sich das nicht mehr leisten, so einen Webserver zu bezahlen für 110 Euro im Jahr oder so, ja. Und ja, dann sind die Daten weg. Dann hat man seine Artikel, die man über Jahre hinweg ins Internet gestellt hat, sind auf einmal nicht mehr zu erreichen. Ja? Ja, man hat das Backup daheim, aber das ist nicht mehr online, das ist nicht mehr im Internet. Das heißt, es existiert nicht mehr. Ja? Und genau das ist ja ein Grund. Deswegen tue ich zum Beispiel alles auf Dienste verlagern, die selbst dann, wenn ich nicht mehr zahlungsfähig bin, ja, noch online bleiben und die Daten eben nicht verschwinden. Ja? Und ich finde, da muss es auch das Recht geben, dass es das nicht vergessen wird. Ja, ich würde mich sehr stark dafür einsetzen, dass nicht nur jetzt journalistische Publikationen archiviert werden, sondern dass auch alles, was man macht, archiviert wird. Ja, als Blogger, als Social Network Begeisterter, ja, dass alles, alle Tweets, alle Google Plus Nachrichten, alle Blog Nachrichten, alles archiviert wird in einer zentralen Stelle und die von dort aus, auch per Suchmaschine, das ist ganz wichtig, auch per offizieller Suchmaschine wie Google oder so, direkt aufgefunden werden kann. Ja, das fordere ich. Und zwar ganz im Ernst. Und ich weiß, dass ich damit bei weitem nicht alleine bin. Gut, also von diesem kontroversen Thema möchte ich jetzt mal weggehen und stattdessen zu was einfacher kommen, wo ich auch ganz schnell erwähnen kann, dass New plus Linux, Linux Mint, ja, 17, ab dieser Version basiert es nur noch auf Ubuntu LTS-Versionen. Ja, das bedeutet also, dass man eine noch stabilere Plattform erwarten kann. Ja. Kiana, Linux Mint Version 17, so heißt die, wesentlich besser als Petra. Ja. Kiana setzt zum Beispiel jetzt schon auf das Ubuntu 14.04 LTS, Long-Term Supported Version also auf und bietet damit, zumindest theoretisch, Ubuntu 14.04 bietet es jedenfalls, 5 Jahre Updates. Ja. Das Problem bei Linux Mint 17 ist so die Sache, laut dem Text hierbei heißt es, soll es zwar bis 2019 damit Sicherheitsupdates versehen werden, allerdings ist das Problem, was auf der einen Seite gut und was auf der anderen Seite schlecht ist, dass eben Kernel-Updates nicht erfolgen. Und wie man da dann 5 Jahre lang ohne Kernel-Updates zurechtkommen will, das ist schon eine gute Frage. Ja. Linux Mint 18 soll dann auf Version Ubuntu 16.04 LTS aufbauen. Ja. Aber bis dahin ohne Kernel-Update, das geht nicht. Ja. Hintergrund ist der, dass eben Linux Mint zwar Updates macht, Sicherheitsupdates an der Software, aber keine Kernel-Updates, die bei Ubuntu beispielsweise gang und gäbe sind. Ja. Der Entwickler, der Hauptverantwortliche, tut es da teilweise zu Recht, ja, eben rechtfertigen, dass das System dann stabiler läuft, weil es immer wieder Schwierigkeiten gibt bei Änderungen im Kernel und in den Grafiktreibern, ja, dass da immer wieder Probleme auftauchen, die oft bei Ubuntu dann zu vorübergehend nicht vernünftig benutzbares System führen oder dass Teile vom System ausfallen oder schlimmstenfalls das gar nicht mehr richtig gebootet werden kann. Ja, das alles ist schon passiert. Und deswegen schätzen es auch viele Linux Mint Benutzer, dass sie ein System haben, wo sie auch noch nach normalen Updates hundertprozentig oder fast hundertprozentig sicher sein können, dass danach das System noch einwandfrei funktioniert. Ja. Aber eine Version über 5 Jahre, da muss sich dann der Hauptverantwortliche sich noch was einfallen lassen, dass es zumindest mal jedes Jahr ein Kernel-Update gibt. Ja? Sonst wird das System trotz Sicherheitsupdates meiner Meinung nach zu unsicher. Ja? Auch der Kernel ist manchmal von Sicherheitsupdates betroffen und der muss dann auch da muss auch ein Update kommen. Ganz klar. Gut, dann gehe ich mal weiter in oder zu Sabayon Linux. Ja. Es ist eine Alternative. Wer jetzt dem Ganzen hier so skeptisch gegenübersteht, ja, Der ist vielleicht schon mal aufmerksam geworden auf den Begriff Rolling Release. Ja. Arch Linux beispielsweise, mit dem ich momentan sehr liebäugle, hat ein Rolling Release System. Das heißt, die Updates kommen einfach so rein. Ja. Da muss man keine Distributions-Upgrades mehr machen, ja, wenn mal größere Änderungen sind, sondern das läuft einfach immer so weiter. Da gibt's auch keine Version Arch Linux 15, Arch Linux 16, Arch Linux 17. Nein, das ist eine Version und die wird immer aktualisiert und immer wieder erneuert und so weiter und so weiter, ohne dass da jetzt einen Schnitt gibt. Ja. Sabayon hat zwar jetzt die Version 14.05 ja, als Grundversion zum Download rausgebracht, das basiert aber auch auf Gentoo, ist aber auch eine Rolling Release. Das bedeutet, auch hier ist es so, dass man einmal eine Version installiert und dann wird das immer upgedatet, ja, dann muss man nie mehr eine neue Version, nie mehr ein Distributionsupgrade machen, sondern es läuft immer so schön weiter. Ja. Wie gesagt, Sabayon basiert auf Gentoo Linux und ist damit schon eine interessante Alternative für die, auf jeden Fall, die jetzt eben bei Arch Linux ein bisschen ins Stocken geraten, weil eben da das mit der grafischen Benutzeroberfläche ist halt eben so eine Sache, ist nicht jedermanns Ding, sein System auf der Kommandozeile einzurichten, ja, und ich finde das ehrlich gesagt noch ein bisschen schade. Vielleicht wäre es gut, wenn Arch Linux mal so eine offizielle GUI-Install-Version rausbringen könnte, wo man erstmal so ein Grundpaket ganz leicht erstellen kann und installieren kann, ja, grafisch, so wie zum Beispiel bei Ubuntu, ja, und dann eben die Pakete anpassen. Das wäre eine schöne Sache. Ich glaube, es gibt auch sowas, aber das ist dann wiederum ein Fork oder ein Derivat oder sowas von Arch Linux. Ne? Ich glaube, da gibt's was ist sogar von der FSF empfohlen. Ne? Aber egal, ich werd mich da noch mal drum kümmern. Es kommt sowieso noch was auf euch zu. Ja, werde nämlich in den nächsten Wochen neues Linux installieren. Ich weiß nicht, ob ich die neue Ubuntu LTS nehme. Oder ob ich jetzt Arch Linux nehme oder Sabayon, ja, oder vielleicht eben dieses Parabolic heißt es, glaube ich, das auf Arch Linux basiert. Ah ja, okay. Auf jeden Fall Sabayon 14.04 ist so ein grafisches System, das relativ einfach installiert werden kann, mit allem, was man braucht. Man kann da auch wählen, ob man dann eben zum Beispiel XFCE haben will, GNOME oder KDE. Ja, es gibt auch Fluxbox, Openbox, Systeme, also kann man alles machen. Ja, interessant ist, dass man bei diesem Sabayon vorher auch schon mal entscheiden kann, wohin dann das generell gehen soll. Will man eine normale Distribution haben, zum Beispiel auf KDE-Basis, ja, oder will man ein spezielles System haben, zum Beispiel speziell für Multimedia-Anwendungen gibt es ein Steam Big Picture Mode, ja, also sowas wie ein so Media Center. Linux dann, wo eben das Hauptaugenmerk darauf gelegt wird, ja, und, also es gibt da verschiedene Sachen, auch so ein Gaming-System, wenn man so will, ja, kann man da schon mal vorab installieren, als Basis, ja, und darauf dann aufbauen, ist auf jeden Fall interessant, auch hier wird nativ Nvidia und AMD Grafikprozessoren unterstützt, das ist sehr, sehr wichtig, ist ja aber auch klar, wenn hier Multimedia zur Sprache kommt, beziehungsweise Gaming, ja, und da ist dann natürlich viel einfacher zu installieren. Gentoo hat eigentlich schon ein guter Name bei Linux, ja, Linux-Distribution, normalerweise ist es nicht für sag ich mal, Einsteiger, Noobs, ja, Linux-Einsteiger. Aber hier bei Sabayon würde ich fast sagen, das könnte man eine Ausnahme machen, denn, also zumindest hat es mal den Eindruck, als ob das gerade wegen diesen Paketen, die da schon bei der Installation ausgewählt werden können, ja, oder sagen wir mal, Arten, ja, von Sabayon, die man da installieren kann, würde ich schon sagen, da können sich auch Anfänger rantrauen. Ja, denk schon. Ja. Gut, Ja, Doppelmoral bei Mozilla habe ich hier noch so schön geschrieben, ja. Auf der einen Seite schmeißt man oder veregelt man, verkretzt man den Brent Nike, ja, wegen seiner Einstellung zur gleichgeschlechtlichen Ehe. Und rechtfertigt das dann quasi, weil ja Mozilla ein die Freiheit der Menschen und der Meinung unterstützt, ja. Und gleichzeitig macht man dann hier einen Knicks vor der Geißel, der digitalen Geißel der Menschheit, nämlich dem DRM, dem Digital Rights Management, indem man auch zukünftig im Firefox mit dem Multimedia-Kopierschutz arbeitet. Das hat natürlich eine Welle der Empörung ausgelöst und nicht nur nach dem Brandon Eich-Fall haben einige den Rücken Mozilla gekehrt, sondern jetzt eben wieder bei dieser DRM-Geschichte. Also meiner Meinung nach verliert Mozilla gerade die Open-Source-Gemeinde, weil Freiheit, wie hier propagiert wird, wird nämlich spätestens dann eingeschränkt, wenn eben DRM-geschützte Non-Open-Source-Komponenten in den Firefox eingebaut werden. Und das ist einfach nicht mehr akzeptabel. Ich habe noch keine Stellungnahme von Richard Stallman gehört, aber ihr könnt euch ja vorstellen, was der zu dem DRM in Firefox sagt, ja, wahrscheinlich zu Mozilla wahrscheinlich, sag's mal ganz deutlich, fuck you. Ja? Jedenfalls auf der Free Software Foundation Seite ist schon ein großes Banner: Stop DRM in HTML5, ja, das Holy Web. Und ich denke, hier wird's noch rund gehen. Und früher oder später wird dann, denke ich, auch die Free Software Foundation Firefox nicht mehr als Browser empfehlen können. Alternativen, tja, also ich habe ja als Alternative Chromium hier bei mir installiert, wegen dem Brandon Eich-Fall. Ob das jetzt eine Alternative ist zu dem zu diesem Open-Source-Problem mit dem DRM, weiß ich nicht genau. Ja, Chromium ist ja das reine Open-Source-Projekt eigentlich, aber ich bin mir da nicht ganz sicher, ob da nicht auch DRM-verseuchter Code enthalten ist für die Videowiedergabe. Ja, ich bin mir nicht 100% sicher, also ich weiß es wirklich nicht. Naja, Chromium, sage ich mal, ist ja auch nicht in der Open-Source-Szene jetzt so beliebt, oder in der Free-Software-Szene, muss man sagen, ja. Geht ja nicht nur um Open-Source. Also, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das dann eine Alternative eben für den Firefox ist. Die anderen Alternativen, die es gibt, die wirklich frei sind, wie zum Beispiel im Conqueror, der Conqueror von KDE, ja, da ist noch eine, bleiben noch einige Fragen offen. Vielleicht wird es auch eine Abspaltung geben, einen Fork von Firefox, der eben dann open bleibt, also freie Software bleibt, ohne den DRM-Mist. Ja. Aber ich finde schon ziemlich schäbig, was Mozilla gemacht hat damit, denn das unterminiert natürlich die ganzen Beschreibungen und damit ist, wenn Firefox das so macht, dann ist es ehrlich gesagt nicht mehr realistisch zu glauben, dass das DRM scheitern wird im Internet, sondern dann wird es kommen, wenn dann nämlich der letzte Browser umgeknickt ist, ja, oder der letzte maßgebende Browser eben auch DRM kann, dann wird keine Firma mehr sehen, den Sinn sehen, hier gegen das DRM hier sich zu reserviert zu halten, sondern dann werden sie eben einfach alle das nutzen und damit hat das DRM gewonnen. Und Mozilla hat dann einen klassen Beitrag geleistet, ja. Also wirklich, ich bin, ich sag mal, wenn ich jetzt schon sauer wäre wegen diesem Brandon Eich-Vorfall auf Mozilla, dann wäre ich jetzt sauer auf Mozilla. Ja, ganz klar. Gut, ich hoffe, vielleicht gibt's ja auch mal eine Alternative dann, die open ist und die aktuell gehalten wird und die auch noch unabhängiger ist. Ja, bisher können wir wahrscheinlich nur erwarten, dass eben so ein Derivat rauskommt, oder so ein Fork von Firefox dafür. Aber vielleicht können mich auch mal ein paar Experten aufklären, wie das aussieht mit Chromium. Die FSF jedenfalls unterstützt oder ja unterstützt Chromium, soweit ich weiß, nicht als Browser. Von daher, tja, da müssen sie sich mal da ein bisschen dran halten, auch da eine freie Alternative dann wieder anzubieten. Weil momentan sieht es schlecht aus bei den Browsern. Ja, ein freier Kryptochip ist in der Mache. Ich wollte es kurz erwähnen. Ja, der Artikel Pfizer hat mich da sehr freudig gestimmt. Die Verschlüsselung ist ja wird ja immer wichtiger durch den ganzen NSA-Skandal und so. Das Problem ist, dass die Hardware ja oftmals nicht so gut abgesichert ist. Die Software kann man da vielleicht noch besser kontrollieren, wenn man freie Software einsetzt. Da hat man dann schon ein großes Plus. Allerdings ist das bei der Hardware nicht ganz so einfach. Und deswegen macht sich jetzt hier eine Firma auf, hier ein Cryptech-Projekt zu machen. Und zwar einen Kryptografie-Chip sozusagen. Ja. Bei dem es sichergestellt sein soll, dass eben hier keine Hintertüren gibt, ja, und dass eben da die Verschlüsselungstechniken angewandt werden, ohne dass hier Hintertüren in der Hardware eingebaut sind, ja. Und das ist auf jeden Fall ein wichtiges Projekt, finde ich, denn man muss es ja auch bis auf die Hardware herunter absichern, wenn man eben sagen wir mal, sichere Systeme machen will, Verschlüsselung einsetzen will, dann darf die Verschlüsselung nicht an der Hardware zu Bruch gehen, sondern da muss dann eben auch drauf geachtet werden und mit diesem sogenannten, dieser freie Crypto-Chip, ja, da soll eben sowohl die Hardware als auch die Software, die eben für den Betrieb des Chips, die Firmware sozusagen, die soll dann absolut einmal frei sein, ja, also offengelegt sein zum Kontrollieren und auf der anderen Seite auch dann so konzipiert sein, dass es eben keine Hintertüren gibt. Das wäre wirklich mal eine super Sache. Tja, E-Mail ist immer noch übrigens super funktionell. Ja, das hat jetzt wieder ein Artikel gezeigt von Lifehacker und ich finde schön, dass die Jungs von Lifehacker und Mädels natürlich von Lifehacker hier auch mal hier für die Mail mal wieder sich eingesetzt haben da und aufgerufen haben, mal Sachen zu posten mit Screenshots und so, was man denn alles mit E-Mail machen kann. Und ganz interessant, habe ich ehrlich gesagt schon auch gar nicht mal dran gedacht. Ja, E-Mail ist immer noch das Multifunktionswerkzeug schlechthin. Da gibt es zum Beispiel Dienste, da kann man eine Mail hinschicken mit einem Format, einem Dokumentenformat. Dann wird es umgerechnet, man bekommt die Mail, eine Mail zurück mit dem Dokument in dem gewünschten Format. Das geht einfach an eine E-Mail-Adresse schreiben. Ja, das ist super, super Sache. Dann gibt's so Sachen wie, dass man sich zum Beispiel auch erinnern lassen kann. Man schreibt zum Beispiel ein Reminder an reminderbaba.com, ja, und schreibt dann zum Beispiel ja an 2 Minuten, 2 minutes at reminderbaba.com, ja, dann die Betreffzeile, schickt das Ganze ab und nach exakt 2 Minuten wird dann eine E-Mail zugestellt, wo man dann erinnert wird. Ja. Also verrückte Sachen, ja. Aber nützliche Sachen. Ja. Bei Google gibt's ja auch das diese Funktion übrigens mit auch im Android-Handy Note to Self. Ja, dann kann man zum Beispiel sagen, öffnet Google Now, ja, oder die Spracheingabe und sagt dann Note to Self und dann irgendein Text, ja, was man sich gerne notieren will, dann wird das gespeichert im Google Mail Account, in seinem eigenen Google Mail Account, wo man dann das Ganze dann eben als quasi Notiz sehen kann, sogar mit Sprachaufzeichnung. Ja. Und das ist finde ich, eine sehr interessante Geschichte. Da gibt es zum Beispiel auch noch Dienste, die sogar eben in den Google-Kalender, ja, automatisch Termine, die in den E-Mails vorhanden sind, auf Google-Kalender eben ein buchen, ja. Also man kann mit E-Mail schon einiges machen. Und ich sag euch eins, ja. E-Mail ist immer noch der beste Messenger im Zeitalter vom Smartphone, ja. Denn diese ganzen Messenger haben ein Problem. Der andere muss den gleichen oder einen ähnlichen Messenger haben, zumindest mit diesem Dienst dann, ja. Und E-Mail kann jeder bekommen. Jeder. Und mit den heutigen Smartphones, die haben auch Push-Mail. Das heißt, man bekommt die Nachrichten in Echtzeit. Wenn die ankommen, dann bimmelt das Handy wie bei einer SMS beispielsweise. Und dann kann derjenige die lesen. Wumm, zack. Ja. E-Mail immer noch absolut Top Nummer 1 bei mir. Das Wichtigste im Internet immer noch E-Mail. Übrigens, Richard Stallman, weil ich ja vorhin gesprochen habe davon, der liest Webseiten so, dass er mit einem Dienst die Webseite anfordert, die wird in eine Mail gepackt und er bekommt quasi die Webseite als E-Mail geschickt und die liest er sich dann durch. Das macht er aus Datenschutzgründen, weil so ist es vollkommen unmöglich für die Webseite irgendetwas abzugreifen an Daten, ja. Da das auch noch keine HTML-Mails sind, sondern eben Textmails, die er sich zuschicken lässt. Ganz interessant, ja, was man damit alles machen kann. Also wenn ihr Angst habt, ja, auf eine Webseite zu gehen, weil ihr nicht wisst, ob das koscher ist, könnt ihr mal sowas benutzen. Ja. Ich lass mal gucken, was für ein Dienst das ist, ja, vom Stallman und den er dann benutzt und dann könnt ihr das ganz ungefährlich als E-Mail lesen. Nicht schlecht, oder? Ja, und zum Schluss immer noch mal was Lustiges. Tja, und das ist nicht, dass ich heute wahrscheinlich so schnell gesprochen habe, dass das irgendwie absurd ist. Nein, ja, aber ihr könnt euch ja mal versuchen, einen Podcast hier mit zweifacher Geschwindigkeit anzuhören, wie ich das also manchmal mache mit den Podcasts, die ich so noch nebenbei höre. Wenn ihr das mit dem macht, dann werdet ihr wahrscheinlich wahnsinnig werden, ja. Ich weiß nicht, warum man so schnell spricht. Aber das Video, wo ich gefunden habe, natürlich wieder ein schöner South Park Clip, ja, passt ja immer so super gut. Ne? Die Europäer, die machen doch irgendwie alles kaputt, ja. Jetzt haben sie uns das Internet kaputt gemacht und als ob es die South Park Macher schon gewusst haben, ja. Selbst ein Streik der Kanadier machen die Europäer noch kaputt. Wie? Das könnt ihr dann im Clip sehen. Das war's wieder für heute von der Rios Wochensicht. Danke, dass ihr zugehört habt. Wie immer, wenn ihr Nachrichten, Anregungen, Informationen, Kritik habt, nur her damit. Ja, ihr findet mich auf Google Plus Rios Wochensicht um der Suche eingeben. Schon findet ihr die entsprechende Seite. Oder ihr könnt mir per Twitter eine Nachricht schicken, @Rio. Bitte keine DMs, ja. Direct Messages werden nicht gelesen bei Twitter. Dafür gibt's Mail. Und zwar rio@thenetcasts.com. rio@thenetcasts.com. Die ganzen Links und Informationen findet ihr wie immer ganz wichtig auf wochensicht.thenetcasts.com. Und auch immer an die Mehrzahl denken: thenetcasts.com. Ja, so landet ihr irgendwo anders. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche, bleibt gesund, haltet die Ohren steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!